Kapitel 1 Heiligabend. Heute ist der 24. Dezember, Heiligabend in Nürnberg, und es ist sehr kalt. Auf den Dächern und den Straßen liegt Schnee. Überall gibt es Märkte mit Spielzeug, Schmuck und Weihnachtssüßigkeiten. Die Ladenhändler haben die Fenster mit Weihnachtsdekorationen geschmückt. Die Kinder singen Weihnachtslieder in den Straßen. Familie Stahlbaum wohnt in Nürnberg und bei ihr zu Hause ist alles soweit fertig für das Weihnachtsfest. Im Wohnzimmer steht der Tannenbaum mit Kerzen, Kugeln, Perlenketten und Weihnachtsfiguren. Unter dem Baum liegen die Geschenke. Die Schachteln sind bunt, manche sind groß und andere klein. Fritz und Clara Stahlbaum sind Bruder und Schwester. Clara ist schön. Ihre Haare sind lang und braun und ihre Augen sind blau. Sie liebt Puppen und hat sehr viele. Fritz ist groß, seine Haare sind blond und seine Augen sind braun. Er liebt Spielzeugsoldaten und spielt oft mit ihnen. Die Geschwister sind aufgeregt und freuen sich auf die Bescherung. Bald ist die Bescherung, sagt Clara zufrieden. Die Gäste sind schon da. Ja, antwortet Fritz. Schau mal, auf dem Tisch gibt es einen Teller mit Keksen, ein Tablett mit Süßigkeiten und Obst und einen Teller mit Weihnachtskuchen. Wo ist Onkel Drosselmeier? Fragt Clara. Ich sehe ihn nicht. Es ist noch früh, Clara, antwortet Fritz. Herr Drosselmeier ist ein Freund von der Familie und die Kinder nennen ihn Onkel Drosselmeier. Er ist sehr groß und dünn. Und seine Beine sind sehr lang. Seine Haare sind weiß und seine Nase ist lang. Er trägt eine Augenklappe. Alle lieben Onkel Drosselmeier. Er ist klug und kann Spielsachen bauen. Sein Spielzeug und seine Uhren sind magisch. Es klingelt. Clara und Fritz rennen zur Tür. Aber es ist nicht Herr Drosselmeier. Wo ist denn Onkel Drosselmeier? Fragt Fritz. Es ist fast 7 Uhr. Warum kommt er so spät? Fragt Clara. Er muss zur Bescherung kommen, sagt Fritz und schaut zur Tür. Er bringt uns Geschenke und seine Spielsachen sind magisch. Viele Gäste nehmen am Fest teil. Alle sind elegant gekleidet. Man musiziert und die Leute tanzen. Man unterhält sich und lacht. Alle bewundern den Weihnachtsbaum. Die Kinder sausen um den Baum und sind fröhlich. Aber Onkel Drosselmeier ist nicht da. Plötzlich klingelt es. Clara und Fritz rennen zur Tür. Es ist Onkel Drosselmeier, ruft Clara und hüpft ganz aufgeregt. Er ist da, freut sich Fritz. Onkel Drosselmeier steht vor der Tür und lächelt den Kindern freundlich zu. Er trägt einen Mantel und hat viele Geschenke bei sich. Guten Abend, sagt Onkel Drosselmeier. Herr und Frau Stahlbaum und die Gäste antworten. Herzlich willkommen zum Fest, Herr Drosselmeier. Vielen Dank, sagt Onkel Drosselmeier. Es ist sehr kalt heute Abend. Der Wind weht und es schneit. Aber hier drinnen ist es warm und gemütlich. Dann schaut er Clara und Fritz an und sagt. Ich habe viele Überraschungen für euch. Eine große Freude für euch, Kinder. Gehen wir ins Wohnzimmer. Ich bringe Geschenke für alle. Sie sind immer so nett, sagt Frau Stahlbaum und lächelt. Clara und Fritz laufen ins Wohnzimmer und Onkel Drosselmeier folgt ihnen. Er betrachtet den Tannenbaum und sagt, Euer Weihnachtsbaum ist sehr schön. Haben Sie zu Hause auch einen Weihnachtsbaum? Fragt Clara. Ja, aber mein Baum ist sehr klein. Antwortet Herr Drosselmeier.